wirklich schwer, dabei sind die Menschen einfach leer. Ich nenne es 90%ige Handarbeit und die Menschen tun mir einfach leid. Dennoch wollen zu viele Menschen Streit. Ich hab einen guten Plan und mein Weg befreit. Ich will Leute lästern, weil ich mich beweg. Bald suche ich mir meinen Laufsteg. Dann gibt es links, rechts und ein Uppercut. Dann träumen die Feinde vom Pizza Hut. Ich laufe den Weg auf der Überholspur. Deswegen sagen mir Leute, ich bin einfach stur. Immer diese Leute, die nach Feature fragen, per Mail anfragen. Ich muss einfach lachen. Ihr seid nur Affen, die im Leben versagen. Ich werde euch jagen, stellt mir bitte keine Fragen. Keine Fragen.